Die Sonne scheint, die Blumen blühen, das Wasser rauscht, die Wiesen grün, der Himmel blau, ein toter Pfau, wir sagen gleich warum. Die Sterne schillern, der Mond scheint groß, die Pilze strahlen, so grün war noch kein, nur der Vogel fällt vom Baum und schreit, es ist Klimawandelzeit. Dein buntes Treiben, alles wo, so kann es bleiben. Auf dem Land, da macht die Kuh uns die Nase zu. Ganz viele beschweren sich schon aufgrund von mangelndem Ozon. Die Welt befindet sich im Streit, denn es ist Klimawandelzeit. Klimawandelzeit.